Tokio Hotel und Goethe, keine ganz gewöhnliche Mischung. Tokio Hotel im Irak, erst recht. Deutsche Kultur auf neuen Wegen im Norden, hier im kurdischen Erbil. Ein ockerfarbener Zweckbau an einer zu breiten Straße in einem der vielen Neubauviertel Erbils, der quirligen Hauptstadt des kurdischen Autonomiegebiets. Ein kleines, unauffälliges Schild weist auf den Vorposten deutscher Kulturarbeit im Irak hin. Im ersten Stockwerk treffen wir Taman Shakir. Sie ist irakische Kurdin und hat lange in Deutschland gelebt. Jetzt betreut sie die Arbeit des Goethe-Instituts hier. Wir haben auch hier die Musik. Die sind alle Kassette von Rock und Pop und Jazz und Klassik. Womit das Angebot auf vielleicht 50 Quadratmeter nur ansatzweise beschrieben wäre. Man kann hier also Deutsch lernen, man kann die Sprache nicht nur lesen, sondern man kann hören. Und das Interesse ist groß. Hunderttausende Kurden kehrten nach Ende des Saddam-Regimes in den vergleichsweise sicheren Norden Iraks zurück. Aus Deutschland brachten sie recht gute Sprachkenntnisse mit. Die sollen nicht verkümmern, deshalb lernen so um die 2000 Kinder Deutsch an Schulen in Erbil, Dohuk oder Suleymaniyah, gefördert durch die Bundesregierung. Deutschlehrer sind dringend gesucht im Nordirak. Bei Taman Shakir finden sie Unterstützung. Ihre in der Sprache der Goethe-Bürokraten Dialogpunkt genannte gut sortierte Bibliothek bietet zeitgenössische und klassische Literatur, Lexika, CDs, DVDs und ein funktionierendes Internet. Ich bin hier, weil ich mehr über deutsche Sprache, Kultur und Literatur wissen möchte, verrät Student Massoud Ibrahim Hamza. Die Kurden haben in ihrer langen Geschichte schon immer mit anderen Menschen, Ländern und Kulturen Kontakt gesucht. Ich möchte die deutsche Kultur und Literatur verstehen, deshalb will ich die Sprache lernen, begründet Radik Ahmed Rauf vom kurdischen Kulturministerium sein Interesse. Das ist gut hier, mit der Musik, dem Internet und den Filmen. Ich verstehe sie zwar noch nicht, aber die Sprache gefällt mir einfach. Deshalb möchte ich auch Deutsch lernen, hier im Goethe-Institut. Viele an deutscher Kultur interessierte Kurden bringen erstaunliche Kenntnisse mit, etwa Parteimitarbeiter Samhurias Dempena. In kurdischer Sprache, wir haben viele Bücher, das Deutsche haben geschrieben, von Friedrich Nietzsche, von Schopenhauer, von Immanuel Kant. Die deutsche Bibliothek ist reich, es ist nicht nur Philosophie, Roman, Menschen müssen lesen und lernen. Auch politische Bücher? Sicher. Also ich glaube, nach der Angela Merkel ist in die Macht gekommen. Ich glaube, die deutsche Politik ist gut. Der Ableger des Goethe-Instituts im Nordirak ist ungewöhnlich. Als erstes ausländisches Kulturzentrum hier kommt er mit bescheidenen Mitteln aus und geht neue Allianzen ein. Erstmals kooperiert Goethe mit der Wirtschaft. Terramar, Vertriebsfirma für Lkw und Druckmaschinen, ist eins der noch wenigen deutschen Unternehmen im Irak. Es bietet der Kultur Quartier, zahlt Personalkosten. Die Ausbildung lokaler Mitarbeiter sei schon länger sein Thema, erklärt der langjährige Terramar-Beauftragte Helmut Gnädig in Erbil. Wir haben sogar schon ein Trainingszentrum eingerichtet hier. Im Moment mal Druckerei. Wir haben dann mit dem Goethe-Institut einen Dialogpunkt eröffnet, wo schon hier lokale Lehrer ausgebildet werden, Deutschlehrer. Man geht durchaus mal einen anderen Weg und wir und auch das Goethe-Institut sind sehr positiv eingestellt. Taman Shakir berichtet von freiwilligen Fortbildungskursen der gefragten Deutschlehrer in ihren Räumen und der vielfach verbreiteten Lust auf die fremde Sprache. Viele junge Leute, die kommen hier und die wollen Deutsch lernen, richtig. Die wollen einfach mehr über dieses Land, heißt Deutschland, wissen. Deutschland hat viele Philosophen, stimmt Radik Ahmed zu. Doch auch in Sachen Technik sind die Deutschen Nummer eins. Sie wissen, was läuft und sind pünktlich. Deutschland ist für mich Spitze. Philosophie, Design und Musik. Deutsche Sprache ist eine reiche Sprache, eine alte Sprache. Bei uns sagen, das ist eine philosophische Sprache. Ich hoffe, dass ich genug Zeit habe, zu weiterlernen. Ich habe viel Kontakt zu Kurden aus Deutschland, erzählt Massoud Ibrahim. Ich wünsche mir, dass ich in Deutschland weiter studieren kann. Deshalb will ich die Sprache lernen. Gerade mal 5 Monate alt ist der irakische Vorposten des Goethe-Instituts. Und viele, die sich für Deutschland und seine Kultur interessieren, kennen ihn noch gar nicht. Taman Shakirs Bibliothek ist ein offenes Haus, das Brücken bauen oder nicht abbrechen lassen will. Wir sind zurzeit ein bisschen klein, aber ich glaube und ich hoffe, in die Zukunft die deutsche-kurdische Dialogpunkt wird besser und größer und ich hoffe darauf. Auch wenn die Lust auf Kanto oder Tokio Hotel tatsächliche Kenntnisse manchmal noch überwiegt, stimmen erste Gehversuche doch zumindest zuversichtlich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.